An Karl Gras von Friedrich von Schiller. Die Kunst lehrt die geadelte Natur mit Menschentönen zu uns reden, in toten, seelenlosen Öden verbreitet sie der Seele Spur. Bewegung zum Gedanken zu beleben, der Elemente totes Spiel zum Rang der Geister zu erheben, ist ihres Strebens edles Ziel. Nehmt ihm den Blumenkranz vom Haupte, womit der Kunst wohltät'ge Hand das bleiche Trauerbild umlaubte. Nehmt ihm das prangende Gewand, das Kunst ihm umgetan. Was bleibt der Menschen Leben? Ein ewig Fliehen vor dem nacheilenden Geschick, ein langer, letzter Augenblick. O wie viel schöner, als der Schöpfer sie gegeben, gibt ihm die Kunst die Welt zurück.